1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Das Wochenende ging schnell rum, ne? Habe ich irgendwie so den Eindruck. Mir ist es so, als wäre ich gerade erst hier weggegangen. Da war es Freitagnacht und jetzt haben wir schon wieder Montagnacht. Also, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten in eine neue Woche und das tun wir wie immer mit einer freien und offenen Themenrunde. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, bitte anrufen 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt in die Mail bitte eure Telefonnummer unbedingt auch mit rein. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Bianca und sie ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Bianca. Ja, da freue ich mich ja, dass es geklappt hat. So, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn? Ich würde gerne mit dir über meine geplatzte Hochzeit sprechen. Das klingt aber nicht gut. Die geplatzte Hochzeit. Ja, im Juli gewesen. In diesem Jahr? Ja, genau. Die wäre gewesen. Wäre gewesen, ja. Mein Freund hat mir 4 Wochen vor dem Termin eröffnet, er kann mit mir nicht guten Gewissens vor den Traualtar treten und mir ewige Treue schwören, weil er sich schon wieder in eine andere Frau verliebt hat, Hals über Kopf. Was heißt schon wieder? Das war schon das zweite Mal jetzt. Ach so. Wie lange kennt ihr beiden? Wo kanntet ihr euch? Wir sind fast 16 Jahre zusammen. 16 Jahre? Ja. 16 Jahre. Lieber Himmel. Ja, mit allen Höhen und Tiefen. Und wie viel Mal ist das schon vorgekommen, dass er sich in den 16 Jahren in eine andere verliebt hat? Also es war ganz am Anfang mal so, dass er nach einem halben Jahr schon Schluss gemacht hat, um wieder mit seiner Ex-Freundin zusammenzukommen. Mhm. Und dann waren wir aber nach 2 Monaten wieder zusammen. Und dann war alles, ja, wie es halt so geht über so viele Jahre. Mhm. Und vor 2 Jahren hat er mir dann gestanden, dass er sich schon sehr lange, wie sich später herausstellte, seit fast 12 Monaten heimlich mit einer Frau trifft. Mhm. Und dann ging das auch 2 Monate ziemlich hin und her. Ja. Er ist dann erstmal zu einem Freund gegangen, dann ist er nach 4 Wochen zurückgekommen, auf Knien, so, oh, bitte nimm mich zurück. Mhm. Und hat sich dann aber trotzdem noch weiter wohl heimlich mit der getroffen. Dann rief die hier an und dann habe ich ihn zur Rede gestellt und dann hat er sich für sie entschieden, ist auch bei ihr eingezogen. Ach du lieber Himmel, also das ist eine richtige Achterbahn. Ja, wollte nach 4 Wochen dann aber doch auch wieder zurück und da habe ich ihm gesagt, er kriegt noch mal eine Chance, aber nur in getrennten Wohnungen. In welchem Jahr befinden wir uns gerade? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Ja. Und mit so, dann gab es die neue Chance mit den neuen Wohnungen. Ja. Ja. Und dann lief das eine Weile gut. Ja. Ja. Und dann wollte man heiraten. Ja, das war letzten Dezember. Von wem ging denn die Initiative aus mit dem Heiraten? Er hat mir einen Antrag gemacht. Und du warst ganz glücklich? Okay. Oder warst du misstrauisch ein bisschen schon? Nee, das gar nicht. Ich habe ihm auch immer wieder vertraut. Ich konnte ihm das einfach nicht zutrauen, dass er sowas nochmal machen würde. So, und jetzt hast du gerade gesagt, 4 Wochen vor der Hochzeit? Ja. 4 Wochen vor der Hochzeit. Was war das, die kirchliche Hochzeit oder die standesamtliche? Die standesamtliche. Also Kirche war aber auch geplant. Ja. Also wir hatten schon 2 große Feiern geplant. Ach so, also Einladungen und so etwas waren schon? Einladungen waren schon raus, ja. Das war auch sehr unangenehm, dann allen absagen zu müssen. Und dann sagt er, nee, ich habe mich schon wieder verliebt. Ja, und zwar auch irgendwie 4 Wochen vorher, hat er bei einem Umzug geholfen. Er kannte die Frau überhaupt nicht, hat die da zum ersten Mal gesehen. Wie alt ist denn der Knabe? 35. Und nun, was ist jetzt? Ja, jetzt wohnt er schon bei der. Ach so, das war dann also auch nach 2 Tagen auch schon ausgezogen und das war dann auch das Ende. Also ihr habt euch ja nicht nochmal berappelt. Nee, bis jetzt nicht. Habt ihr Kontakt miteinander? Ja, doch regelmäßig. Und wie sieht er aus? Also heute war auch hier. Und wie ist das dann so? Unterschiedlich. Manchmal merke ich, ich versuche ihm vorzuspielen, dass es mir gut geht. Ja. Obwohl es mir eigentlich gut geht. Also ich meine nicht, dass ich mir das nur einbilde. Mhm. Und geht's ihm auch gut? Ich wirklich das Gefühl, vielleicht will ich auch einfach nicht glauben, vielleicht, dass es ihm gut geht. Es ist nicht so, dass ich es ihm nicht gönnen würde. Warum trefft ihr euch denn überhaupt noch? Er holt seine Post, aber er hat sich nicht umgemeldet. Ja, kann man ja auch machen. Ja, denke ich auch. Manchmal soll ich sagen, melde dich doch mal um, und dann denke ich wieder, ja, aber dann kommt er gar nicht mehr. Ja, wäre ganz gut, finde ich. Ja, das, Weißt du, Bianca, eigentlich möchte ich dir gratulieren. Jetzt wirst du dich wundern. Das haben alle gemacht, ich weiß. Aha, aber das will ich dann nicht hören. Dann alle, die schlecht über ihn reden. Nein, gar nicht mal. Fange ich an, ihn zu verteidigen. Na, was heißt schlecht über ihn reden? Vielleicht war es sogar sehr gut, dass das nun dann auch nochmal kurz vor der Hochzeit passiert ist, denn offensichtlich scheint ja mit dieser Beziehung grundlegend etwas nicht zu stimmen. Ja, aber was? Ja, die ist vielleicht ausgebrannt. Wenn er immer wieder ausschert, dann ist ja mit seiner Zufriedenheit irgendetwas gravierend in Unordnung. Ja, aber ich wollte es natürlich auch wissen. Und grundsätzlich bin ich auch bereit, Fehler bei mir zu suchen. Ich weiß, dass sowas nie nur von einer Person abhängig ist. Aber auch seiner Mutter gegenüber hat er immer gesagt, nein, nein, es ist nichts mit Bianca, alles toll. Bianca, es müssen ja keine Fehler sein. Es kann ja wirklich sein, wenn man 16 Jahre zusammen ist und ihr seid sehr jung zusammengekommen, dass irgendwann die Luft wirklich raus ist, ohne dass er großartige Fehler bei dir sieht. Oder dass schlimme Sachen vorgefallen sind. Das kann ja so sein. Das passiert ja hundert und tausend Mal täglich. Das ist aber kein Trost. Nein, das ist kein Trost, aber es ist Realität. Jetzt, ich höre schon so aus, dass du ihm schon sehr verbunden bist, nach wie vor. Ja, irgendwo will ich auch gar nicht akzeptieren, dass die Beziehung so schlecht gewesen ist. Die muss ja gar nicht schlecht gewesen sein. Man muss das ja nicht schlecht reden. Es kann ja einfach sein, dass sie ihre Zeit gehabt hat, diese Beziehung, und diese Zeit ist rum. Du hast ja gerade was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, irgendwie geht es mir auch ganz gut, aber vielleicht will ich es mir nicht zugestehen. Ja, doch, grundsätzlich schon, aber vielleicht ist es für dich auch. Das mache ich ja selber da draus, und das wäre auch kein Widerspruch zu dieser Beziehung geworden. Naja, aber vielleicht ist es für dich auch irgendwie eine Erleichterung, dass es jetzt doch getrennt ist zurzeit. Ich bin jetzt aber auch zum ersten Mal in meinem Leben Single, und das ist auch nicht gerade lustig. Nee, das ist nicht lustig, aber das muss man auch können und lernen, und das ist auch ganz gut, wenn man da mal durch muss. Da hält man sich natürlich gerne an den alten Zeiten fest, logisch. Wenn man 16 Jahre zusammen war, jung zusammengekommen ist wie ihr, hat man wahnsinnig viel erlebt und man hat sich gemeinsam entwickelt. Das schweißt zusammen, klar. Aber das ist kein Garant für eine ewige Liebe. Weiß Gott nicht. Ja, und eben drum denke ich auch, wo kriege ich denn die Garantie? Soll ich jetzt suchen und es mit irgendeinem probieren und noch einen? Bianca, und noch einen? Was ist das für eine Frage? Diese Garantie für eine ewige Liebe gibt's nie eben, und nimmer. Eben, die hätte es doch so oder so nicht gegeben. Und dann hätte ich doch lieber einen behalten, bei dem ich weiß, was ich an ihm habe. Ja, aber wenn er vielleicht andere Sehnsüchte hat, vielleicht hättest du irgendwann auch andere Sehnsüchte, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Und dann ist es klüger, man geht erstmal auseinander. Ja, ist dann nicht jede Beziehung irgendwann zum Scheitern verurteilt? Vielleicht, ja. Ich glaube ja, dass es nur ganz, ganz wenige Beziehungen gibt, die wirklich ehrlich, tiefgründig, lange oder vielleicht ein ganzes Leben lang halten. Sehr wenige. Ich kenne in meinem Umfeld keine einzige. Ich auch nicht. So. Und das erschüttert mich. Ja, deswegen muss man sich damit abfinden, dass man vielleicht wirklich nur über bestimmte Phasen, Zeitphasen gut mit einem Menschen wirklich im Sinne einer Beziehung eng vertraut ist. Das ist nicht schön und das entspricht vielleicht nicht unserer romantischen Illusion von der ewigen Liebe, aber es ist wahrscheinlich realistischer. Es gibt auch die Ausnahme, klar, das gibt's auch. Weißt du, was ich, glaube ich, für euch gut fände? Wenn ihr, um das auch mal, nur mal noch genauer zu testen, was ihr voneinander wollt und wie ausgelebt es ist oder nicht ausgelebt es ist, wenn ihr wirklich mal eine Weile überhaupt gar keinen Kontakt miteinander habt. Und dann kannst du mal testen, wie du dich fühlst dabei und wie er sich fühlt dabei. Mit der Post. Es waren jetzt anderthalb Wochen, die wir nicht gesprochen haben. Und ich habe gedacht, entweder geht es ihm total gut oder total schlecht. Und dann rief er heute an und meinte, ja, du hast dich nicht so lange gemeldet. Da habe ich gedacht, entweder geht es dir total gut oder total schlecht. Ja. ihr habt beide vielleicht Angst, euch voneinander zu trennen. Ja. Das kann schon sein. Damit ist ja nichts zu verlieren, wenn ihr einfach mal euch das vielleicht vereinbart, dass ihr sagt, wir machen mal jetzt einen kleinen Strich drunter und sagen mal jetzt die nächsten ein, zwei Monate machen wir mal gar keinen Kontakt. Mal gucken, wie es dann läuft. Das fällt mir schon schwer. Mhm. Ja. Aber es ist ja irgendwie nicht in Ordnung alles. Nee, gerade heute merke ich auch, also ich habe mich schon regelrecht an ihm festgeklammert und dachte, was ist, wenn ich ihn jetzt einfach nicht mehr loslasse? Darfst du nicht tun. Und dann hat das Handy geklingelt und ja, dann war der Moment auch vorbei. Darfst du nicht tun. Damit zerstörst du sowieso noch viel mehr als vielleicht... Ja, ich will ihn auch nicht zu einem schlechten Menschen machen, indem ich ihn jetzt irgendwie... Nein, du ja, kannst fast schon zwinge, irgendwie nochmal mit mir, was weiß ich, zu machen. Würde er das denn wollen? Würde er ihn nochmal wollen? Ich will ihn gar nicht in die Verlegenheit bringen, genauer drüber nachzudenken, weil er ist wieder in einer Beziehung. Geh mal auf Distanz. Ich glaube, das ist so die Kernaussage, die ich dir von meiner Seite aus sagen kann. Meine liebe Bianca. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Unsere kostenfreie Nummer für euch. Oder ihr mailt ganz einfach domian@wdr.de und herzlich willkommen, sage ich, zu Alexander und der ist 34. Hallo, Alexander. Hallo, Domian. Alexander. Um was geht's bei dir? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nix. Also, das geht darum, ich habe vor 4 Monaten eine Therapie angefangen. Und jetzt ist alles noch schlimmer geworden. Also da ist was rausgekommen. Was für eine Therapie? Verhaltenstherapie. Achso, eine Psychotherapie. Hm. Also ich habe Probleme mit meiner Wohnung gehabt, die aufzuräumen. Und dann habe ich auch viel gekauft. Und mein Therapeut hat also rausgefunden, dass ich noch keinen sexuellen Kontakt hatte. Das hat dein Therapeut rausgefunden? Ja, also das wusste ich natürlich auch. Aber das... dass die Probleme daran liegen. Ach so, das heißt, ihr habt darüber gesprochen und da wurde ein Zusammenhang hergestellt zu deinen Problemen und deiner bisher fehlenden Sexualität. Ja, und er hat also vorgeschlagen, dass ich ins Bordell gehen soll. So. Und das habe ich dann auch gemacht. Ach, das hast du auch gemacht? Ja. Mann, das kommt ja Schlag auf Schlag. Ja, und... Lass es mich im einordnen. Wann habt ihr das in der Therapiestunde rausgekriegt? Oder du wusstest es ja schon vorher, aber dass du keine sexuelle Erfahrung hast? Wann wurde das thematisiert? Ja, schon ziemlich gleich nach der dritten Stunde, sag ich mal. Ja, wann war denn das? August. Im August? Ja. Und wann bist du ins Bordell gegangen? Ja, so ein paar Wochen später, ja. Und wie war's? Ja, war... ich war so aufgeregt, ja. Also ich hatte Ängste, also mich auszuziehen und mit Intimität. Mhm. Und so mit dem Verkehr, das hat nicht so richtig geklappt. Aber es war immerhin ein Versuch. Ja. Also du bist nicht zum Orgasmus gekommen? Nee. Nee. Hast du denn eine Erektion bekommen? Ja, so ein bisschen. Na, immerhin. Ist ja schon ein Anfang. Ja, und dann war ich noch so einer Sexparty, wo also mehrere Prostituierte waren. Sexparty? Ja, das ist so, Warst du später, also nicht an dem gleichen Tag, an einem anderen Tag? Ein paar Wochen später, ja. Und wie ist es da gelaufen? Ja, noch schlechter. Ja, ich meine, da gibst du dir aber auch das volle Programm. Wenn man schon ein bisschen unsicher ist, dann gleich auf eine Sexparty mit mehreren Prostituierten zu gehen, das macht ja manch ein erfahrener Mann, wäre da ja aufgeregt und wüsste nicht so recht, wie er sich verhalten soll. Ja, ich wollte aber, das wurde mir so empfohlen, sag ich mal. Jedenfalls habe ich jetzt so eine massive Konzentrationsprobleme, dass ich nicht mehr zur Arbeit gehen kann. Mhm. Also ich habe konnte keine emotionellen und erotischen Gefühle empfinden. Ich war bis jetzt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt an den Frauen liegt oder ich denke, das wäre mit normalen Frauen, sag ich mal, genauso, oder? Lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Wie kam das denn, dass du bisher noch überhaupt keinen sexuellen Kontakt hattest? Ja, ich bin also extrem schüchtern und ich hatte eben diese Ängste vor intimen Kontakt und mich auszuziehen und, Und ich konnte auch also mit niemand darüber sprechen. Also ich habe in der Schule auch keine Sexualkundeunterricht gehabt oder meine Eltern haben mich auch nicht aufgeklärt, sag ich mal. Andererseits, du bist erst 34. So, in der Zeit, als du zur Schule gegangen bist, war das doch irgendwie alles klar schon. Es gab ja auch Zeitungen und... Ja gut, das schon, aber ich konnte ja mit niemandem darüber sprechen und deswegen habe ich das auch nicht... Warst du denn mal verliebt heimlich in ein Mädchen? Ja, doch schon, denke ich, ja. Das schon, aber hast dich dann nicht weiter herangetraut? Nee. Und zu dieser Therapie bist du gegangen? Du sagst, weil du unordentlich bist und viel kaufst? Ja. Das heißt, du bist so ein bisschen Messi-mäßig drauf, also viel Chaos in der Wohnung, Dreck und Müll und so? Nee, Müll nicht so, also... Aber Chaos. Ja, also das ist nicht so ganz extrem, aber und? Das ist schon störend. Und das wirkt sich eben auch auf meine Arbeit aus und da gab es jetzt auch immer wieder Probleme. Was arbeitest du denn? Ich arbeite als Elektrofachkraft. Ach so. Und was ist mit dem Kaufen? Ja, Kaufen. Elektronikartikel bin ich hauptsächlich interessiert. Computer und... Das heißt, du hast über deine Verhältnisse gelebt? Ja. Und hast Schulden angesammelt? Ja, ich habe jetzt einen Kredit von 15.000 Euro. Oh, das ist jetzt eine ganze Stange Geld. Ja. Das wegzukriegen. Ja, von wem kam denn dann die Initiative oder wer hat dich darauf gebracht, dass du in eine Therapie gehst? Oh, ja, das kam von mir, ja. Ja, also, ist nicht schlecht. Also ich war auch zur Reha im Mai und da war auch orthopädische Reha und da hatte ich auch so ein Gespräch und da habe ich dann Kontakt gemacht. Ach so, verstehe. So, jetzt warst du bei einer Prostituierten, das hat noch nicht so richtig geklappt. Und dann warst du schon die Hardcore-Variante beim Gruppensex. Was sagst du denn deinem Psychologe dazu? Ja, der sagt, ich muss das weiter probieren, dass die Gefühle kommen. Denn, also, dass ich regelmäßig da... Überzeugt dich das? Nee. Also, erstmal die finanziellen Kosten sind natürlich... auch extrem. In der Tat, du bist verschuldet und wenn du zu einer Prostituierten gehst, das kostet ja auch eine Stange Geld. Ja. Ja, und ich weiß jetzt nicht so richtig weiter, wie ich mich mit normalen Frauen, also... Hast du dem das gesagt, deinem Therapeuten, dass das nicht dein Ding ist, zu Prostituierten zu gehen? Ja. Und, was meint er? Ja, er hat mir keine anderen Vorschläge gemacht. Also keine anderen Vorschläge gemacht? Ja, also im Internet vielleicht Kontakte knüpfen mit Frauen, aber ja. Die Frage ist ja auch die Frauen, dass sie merken ja sofort, dass ich keine Erfahrung habe. Weißt du, Alexander, das mit dem Internet finde ich natürlich auch eine ganz gute Idee. Wenn du dich ja unwohl fühlst, zu einer professionellen Frau zu gehen, ist das ja auch verständlich. Aber irgendwie musst du ja versuchen, an Kontakte zu kommen. Wenn du dich übers Internet da irgendwie kontaktieren kannst und gleich reinen Wein einschenkst, dass du noch relativ unerfahren bist, finde ich das noch auch nicht so dramatisch. Du lieber Gott, du bist 34, ja, da haben viele schon viel erlebt. Aber wenn du das von vornherein offen sagst, bin ich sicher, dass das eine ganze Menge Frauen überhaupt nicht abschreckt. Vielleicht sogar anzieht, weil die das ganz, ganz süß finden und... weniger bedrohlich oder weiß ich was. Kann ich mir nicht so vorstellen, aber... Ja, das glaube ich, aber bin ich sicher. Ja. Aber so Lust auf Sex hast du schon. Ja. Und du stehst auch hundertprozentig auf Frauen. Doch, das ja. Das ist schon mal alles abgeklärt. Ja. Ja. Ja, was kann man da sagen? Da kann man sagen, dass du wirklich dann versuchen musst. Ich meine, du hast ja... Das Eis ist ja gebrochen in dem, was du gemacht hast. Also ich denke, die Ängste so habe ich abgebaut, überhaupt da Kontakt zu knüpfen. Du bist ja ein mutiger Typ. Du gehst zu einem Therapeuten. Ja. Du sagst dem etwas, wofür viele sich schämen. Du gehst zu einer Prostituierten mit schlotternden Knien und machst es. Ja. Du rufst hier an und sagst mir auch gleich am Anfang, ich bin tierisch aufgeregt. Aber du machst es alles. Kompliment. Ja, das finde ich gut. Jetzt mach es auch weiter. Das ist der richtige Weg. Ja, bloß wie mache ich das weiter? Ich kann ja nicht mehr... Bagger im Internet rum. Ja. Geh in Chatrooms oder in Kontaktbörsen und weiß ich was. Also Internet hast du. Ja. Ja. Und du weißt auch, wie man das macht. Doch, ja. Ja, dann mach es. Mach es. Also ich habe schon überlegt, Tantra-Massage. Ja. Warum? Warum nicht? Das ist ja noch ein. Es geht ein bisschen langsamer und ja, mach es. Mach alles, wo du denkst, es geht irgendwie, geht's gut und das bringt dich ein bisschen voran. Was nicht passieren darf, ist, dass du jetzt einfach stehen bleibst und wieder quasi in den alten Zustand zurückverfällst. Das darf nicht passieren. Also, das ist mein Rat. Weiter am Ball bleiben und ich finde toll, was du bisher schon gemacht hast, Alexander. Ja. Wirklich, trotz Aufregung und so. Mach es. Mach deine Tantra-Geschichte. Ja, wenn du da irgendwie denkst, könnte klappen, geh hin. Lass machen. Ja, okay. Und sonst geh ins Internet und verabrede dich mit den Frauen und sag, was los ist mit dir. Hm. Ja? Okay. Alles Gute, viel Glück. Danke. Tschüss. Tschüss. So, und schon geht's weiter mit dem Klaus. Und Klaus ist 32. Hallo, Klaus. No, hallo, Domian. Klaus, was ist dein Thema? Tja, warum ich anrufe? Ja, mein Problem ist folgendes. Ich hatte jetzt vor kurzem, am 25.10. ist mein Vater verstorben, so im Alter von 67 Jahren. Mhm. So, und ich hatte noch nicht mal die Möglichkeit, mich wirklich von ihm zu verabschieden. Und das ist jetzt momentan mein Problem. Also ich komme selber nicht wirklich damit richtig klar. Ist er denn plötzlich verstorben? Ja, na, nicht plötzlich. Also es ging relativ schnell, weil die Ärzte hatten ihm, Hodenkrebs gehabt und haben sich die ganzen Metastasen im Körper verteilt. Tja, und gegeben hatten sie ihm noch ein halbes, dreiviertel Jahr ungefähr, weil die hatten damals eine Chemotherapie gemacht und alles. Und wie viel Zeit ist denn von der Diagnose bis zu seinem Versterben vergangen? 4 Monate ungefähr. Und ihr wusstet, oder du, die Angehörigen, ihr wusstet von Anfang an die Diagnose? Ja gut, ich habe es mehr oder weniger erst, ja, sagen wir mal, vor gut 2,5, knapp 3 Monaten erfahren, also dass es wirklich so ist. Ja, und ich meine, ich bin von meiner Mutter und auch von meiner Schwester, ich muss dazu sagen, wir sind insgesamt 8 Kinder mit mir zusammen und also auch alle von einem Vater. Und ja, die Situation ist halt die, ich bin jetzt mittlerweile, ich komme ursprünglich eigentlich aus der Cottbusser Ecke. Lass mich nochmal fragen zur Familiensituation. Ist die Familiensituation nicht so eng gewesen zwischen dir? Doch. Die war relativ eng. Aber warum hast du denn dann so spät erst erfahren, dass er so eine schwere Krankheit hat? Ja, na, Situation ist die, ich bin weit über 600 Kilometer weg. Ach so. Ja, ich befinde mich jetzt, wohne jetzt in Essen. So, und ich meine, gut, Cottbus ist ja nun mal nicht gleich um die Ecke, ne? Das ist ja irgendwo klar. So, und auch durch telefonischen Kontakt und auch halt immer ab und zu mal Wochenende mal hinfahren und so. Ich meine, ich habe auch so noch einige Dinge mit ihm unternommen, ab und zu mal. Und dennoch, muss ich nochmal fragen, Klaus. 600 Kilometer ist weit, aber wir haben ein Telefon, da kann man anrufen. Warum hast du es so warum hast du so spät das erfahren? Ja, ich muss dazu sagen, also ich bin selbst jemand, der relativ nah am Wasser gebaut ist und ich denke immer mal, meine Mutter hat da in dem Fall auch bloß Rücksicht nehmen wollen. Ach so. Und ich meine, ich habe es irgendwo auch verstanden. Was ich natürlich jetzt selber für mich nicht verarbeiten kann, ist jetzt die Situation, dass ich, also die Beerdigung war jetzt letzten Freitag, also jetzt praktisch ja, an dem Tag, wo deine Sendung auch lief in der Nacht, praktisch also an dem Tag davor, ne? Ja. 13 Uhr. Und aber da warst du leider, da? Ich konnte leider nicht bei der Beerdigung sein. Warum? Ja, ganz einfach, weil mir momentan durch, wie soll ich sagen, dadurch, dass ich hierher gezogen bin, frisch mit meiner Freundin und meinem Sohn, na, Zeichen, ja, die Ämter uns da doch noch ein bisschen hängen lassen haben, was die Bearbeitung von den ganzen Anträgen und alles angeht. Und das heißt, du hast ja kein Geld für die Fahrt gehabt, oder was? Richtig, richtig, richtig. So, ich meine, ich hatte im Profil. Hätte man da, ich sag's mal ganz so salopp, hätte man da nicht in der Familie irgendwie zusammenwerfen können, dass der Sohn die Fahrkarte kriegt? Ja, bloß das ist von jetzt auf gleich, ist das, die Situation ist, die haben mich in der Nacht, um 0.20 Uhr ist es passiert. So, also meine Schwester hatte mir das im Nachhinein dann so gesagt, über die Woche verteilt. Er hat dann nach und nach, also praktisch die, haben die Nieren versagt und dann halt nach und nach halt die ganzen Organe. Mhm. Und ja, ich meine, gut, in dem Moment, wo ich es erfahren habe, natürlich erstmal geschockt reagiert. Ne? Ich meine, aber von dem Tag des Versterbens bis zur Beerdigung vergehen ja noch ein paar Tage. Ja, das war am Dings, am Freitag praktisch. Und ja, meine Eltern, die haben eigentlich beschlossen, beide, wenn sie denn halt sterben, meine Mutter lebt ja noch, wie gesagt, wenn sie denn sterben, lassen sich nicht beerdigen, sondern direkt in eine Urne verbrennen und dann. Ja, aber das, ich meine ja, der Tag des Versterbens bis zur Beerdigung, da ist doch noch viel Zeit, vor allen Dingen, wenn man sich verbrennen lässt. Hattest du denn da keine Möglichkeit, das irgendwie zu organisieren, die Fahrt zur Beerdigung? Nee, das ist von jetzt auf gleich die Situation, pass auf euch zu, Vater ist verstorben und übermorgen oder so hin und her ist dann halt die Beerdigung. Und wann ist er denn verstorben, vorige Woche? Also er ist am 25. ist er verstorben. Was war das für ein Tag? Das war, ich glaube, ein Freitag oder so oder ein Samstag muss das gewesen sein. Also am 25. Ich werde ja nicht ganz schlau aus, Klaus, was du mir da erzählst. Es verstirbt kein Mensch an einem in der Nacht oder am nächsten Tag ist schon die Beerdigung. Oder? Nein. Die haben den Dienstag drauf, praktisch, das ist am Wochenende war das gewesen. Und den Dienstag drauf haben sie ihn abgeholt, ins Krematorium gebracht. So, okay. Und dass die Beerdigung ist, das habe ich erst wirklich in letzter Minute erfahren. Aber das verstehe ich doch auch nicht. Wenn du eine so große Familie hast, dann weiß man doch, wann die Beerdigung ist. Nee, das ist es ja eben. Warum nicht? Ja, ich kann es nicht ändern. Also ich habe es leider vorher nicht erfahren können. Ich weiß Warum nicht? Ich weiß es nicht. Wie, ich weiß es nicht? Dann ruft man doch die Mutter an oder die Schwester oder die andere Schwester. Wann wird der Papa beerdigt? Ja, das habe ich versucht. Hat es mir nicht gesagt. Warum und wieso, weiß ich nicht. Das glaube ich wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Wie deine Mutter und deine Geschwister haben es verweigert, dir zu sagen, wann der... Nee, die haben es mir nicht verweigert. Die haben es mir erst kurzfristig gesagt. Aber warum? Warum? Ja, wahrscheinlich. Ich gehe davon aus und ich denke mir das auch so, dass das so ist, weil sie weiß, dass ich relativ nah am Wasser gebrochen bin. Aber na, hör mal, entschuldige mal. Moment. Dumme Herren, ich habe ihr damals, wo sie mich mit der Situation konfrontiert haben, ja, wo sie mir gesagt haben, wo sie mir offeriert haben, dass mein Vater das erkrebt hat, habe ich damals schon geäußert und habe gesagt, ich sage, jeder Mensch hat ja seine Art und Weise, eine andere Art und Weise zu trauern. Ich meine, ich wäre gerne, wie gesagt, bei der Urnenbeisetzung mit dabei gewesen. Meine Mutter selber hat es im Nachhinein, wo sie mich dann angerufen hat, sie hat es wirklich akzeptiert und hat gesagt, es ist okay und es ist auch besser für dich. Kann das sein? Weil ich habe zu ihr gesagt, ich sage, eins ist, weiß ich jetzt schon, weil ich so in so einer Situation relativ psychisch labil bin, durch die Sachen, was vorher waren. Okay. Ich hatte vorher das Problem, Heißt das im Klartext, dass du dich auch nicht so richtig darauf gedrungen, dass du auch nicht richtig darauf gedrungen hast und du wolltest auch gar nicht zu der Beerdigung fahren? Also, das gibt's nicht, das kannst du mir nicht erzählen. Kann man nicht sehen, aber ich war mir nicht wirklich sicher, was passiert, was mit mir selber passiert. So, und jetzt ist der Vater... Ich verstehe schon, jetzt ist der Vater tot und beerdigt und jetzt sagst du, ich konnte nicht Abschied nehmen. Na, hör mal. Ich konnte noch nicht wirklich richtig Abschied nehmen, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich für mich im Moment noch in einem Zwiespalt bin. Also ich muss dir sagen, mir fällt das schwer, was du da erzählst, das nachzuvollziehen. Mir fällt das ausgesprochen schwer. Ja, also da habe ich auch kein Verständnis für, wenn man sagt, ich bin nah am Wasser gebaut. Ja, natürlich versuche, ist man... Versuche das jetzt mal zu verstehen, wenn ich dir das jetzt so sage. Ich habe als kleiner Junge von ungefähr 7, 8 Jahren, habe ich die Nachricht von meiner Mutter, ihrer Mutter, dem Tod, von meiner Mutters Vater, den Tod und von meinem Vater seinem Vater den Tod, ja, die Nachrichten überbringen müssen. Dann, Jahre später, ist von meiner damaligen Freundin, von uns eine gemeinsame Freundin, in meinen Armen gestorben. Die war damals drogenabhängig, war in einer Entzugsklinik, was wir bis dato nicht wussten. Mhm. War Nachmittag bei der zum Kaffee eingeladen und ja, hab dann bloß noch ein Schreien aus dem Bad gehört und die hatte mir das dann bloß, die Frau ist in meinen Armen gestorben und ich meine das überzeichnet. Ich habe meine Mutter, wo sie operiert hat, habe ich ihr das gegenüber geäußert und habe ihr auch das so gesagt. Ich sage, du kannst mich danach in der Nervenklinik besuchen. Ich sage, ich krieg mit Sicherheit einen Nervenzusammenbruch. Und sie hat es dann wirklich im Nachhinein, wo das dann alles passiert war, hatte ich ja noch mit ihr ein Telefonat gehabt. Die haben gesagt, alle meine Geschwister haben es akzeptiert, die haben es verstanden, warum und wieso. Aber Klaus, gut, dann will ich darüber nicht urteilen. Aber dann, wenn du das so für dich erklärst, was mir als Privatperson schwerfällt nachzuvollziehen, aber wenn du das so für dich siehst, dann hat es doch auch eine Logik, dass du dich eben nicht hast verabschieden können? Oder bist du dennoch in einem Zwiespalt? Ja, irgendwo doch schon. Weil es sind viele, ja, weil momentan auch viele Dinge sind, die mich bewegen. Weil ich, wie gesagt, in momentan, was jetzt hier die ganze Sache mit der Wohnung, mit dem Herziehen hier nach Essen, auch wegen der Arbeit und allem. Weil das sind alles so Sachen, die momentan in mir rumoren. Also für mich ist es momentan so, meiner Freundin gegenüber zum Beispiel ist es so, weil ich hab auch noch einen Sohn von 4 Jahren. Ich meine, ich muss hier mit dem Vater weiter befragen. Hast du denn deinen Vater Vincent einmal mal besucht, als er so krank war? Ja, das schon. Auf jeden Fall auch wo er im Krankenhaus war. Also ja. Das war noch zu dem Zeitpunkt, wo es noch so halber Weg ging, wo zwar schon klar war, dass er gekriegt hat, aber halt, dass er... Also so, jetzt warst du nicht auf der Beerdigung und hast nicht Abschied nehmen können, du warst nicht dabei, als er gestorben ist. Meine Mutter meinte nur, sagte zu mir, Klaus, mach es so, wenn du hier in Cottbus bist, und das wird ja, denke ich mal, irgendwann in den nächsten Wochenenden sein, dann werden wir es so machen, dann werden wir gemeinsam nochmal zum Friedhof gehen und dann hast du die Möglichkeit, dich wirklich zu verabschieden. Genauso wollte ich es gerade auch sagen. Dann mach, wenn offensichtlich scheint es dich ja doch sehr zu bewegen, verständlicherweise. Ja. Dann habe ich gleich noch eine Frage. Sag erst mal. Ja, na, ich meine, da hast du die Möglichkeit halt jetzt dann im Nachhinein diesen Abschied zu nehmen. Das ist nicht dann so gelaufen. Im stillen Abschied. Im stillen, ja. Für mich. Um mit der Situation klarzukommen. Aber was jetzt für mich im Moment noch das Problem ist, was ich selber noch nicht wirklich nachvollziehen kann, also Situation ist für mich jetzt im Moment gerade deswegen so schwer, weil diese ganze Geschichte in mir arbeitet. Ich weiß im Moment nicht wirklich, wie ich mich meiner Lebensgefährtin und meinem Sohn gegenüber verhalten soll, weil es gibt Situationen manchmal, da gibt es manchmal so Sachen und dann spreche ich das halt nochmal an, das Thema, wegen der Beerdigung und hin und her und dass es mir nicht gut geht und dann gehe ich halt raus und ich meine, anfangs hatte er Verständnis dafür, aber es gibt manchmal so Zeiten, da bin ich 3, 4, 5 Stunden manchmal draußen für mich selber und um diese Sache zu bearbeiten. Ich möchte, Klaus, dass wir, das ist jetzt etwas umfangreicher, das zu überlegen, wie du dich jetzt da auch in der Familie verhältst. Da möchte ich gerne, dass wir dich zurückrufen und dass das im Hintergrund besprochen wird. Also die Richtung müsste sein, das hast du ja gerade auch so formuliert, dass du bald hinfährst und in der Stille mit deiner Mutter nochmal gemeinsam Abschied nimmst von deinem Vater. Und was die Sache in deiner Familie anbelangt, da würde ich dich jetzt gerne professionell weiterleiten an meine Psychologin. Einverstanden? Okay. Gut. So machen wir das. Lieber Klaus, du legst bitte auf und Simone ruft dich gleich zurück. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Gut. Auf Wiederhören. Dir noch eine schöne Sendung. Danke sehr. Tschüss. Okay, tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen haben wir eine Themennacht. Und das Thema heißt Haut und Haare. Und ich möchte gerne mit euch sprechen über Hautkrankheiten, über Verbrennungen, über Transplantationen, Hauttransplantationen, über Haut und Sex, über Hautstraffungen und über Probleme mit Haaren, Schamhaarfrisuren und gerne auch mit Haarfetischisten. Also unser Thema morgen heißt Haut und Haare. Das ist das Thema und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, ab 0 Uhr anrufen, wie immer 0800 220 50 50 oder ihr mailt rund um die Uhr domien@wdr.de. Hier ist Heiko. Heiko ist 46. Guten Morgen, Heiko. Ja, Ja, hallo Heiko. Ja, hallo, ja. Hallihallo. Heiko, ja. Was geht's? Ich bin ein bisschen Zwiespalt. Ich bin mit meiner Frau fremdgegangen und zwar mit einem Mann. Oh. Zum ersten Mal? Zum ersten Mal, ja. Wie lange bist du verheiratet? 22 Jahre. 22? Mhm. Kinder? Bitte? Kinder? Ja, ein Sohn. Wie alt ist der Sohn? 21. 20. Mhm. Mhm. So, jetzt bist du. Bist du überhaupt einmal fremdgegangen oder bist du früher auch schon mal mit einer Frau fremdgegangen? Nee, bin ich überhaupt nicht. Noch nie. Und jetzt bist du das erste Mal fremdgegangen, deiner Frau und das mit einem Kerl. Genau. Wann war das? Vor 14 Tagen. Ja. Und ja, das war eigentlich so ganz überraschend, war eine Betriebsfeier. Ja, wie kam es dazu? Ja, wir sind dann noch zu dem Kollegen nach Hause gegangen und waren mehrere Kollegen, drei noch, und die haben sich verabschiedet und der Kollege, der hat gesagt, er ist langsam schlafen, habe gesagt, ich trinke noch mal ein Bier aus. Hm. Und dann kam er im Morgenmantel wieder und, ja. Und hat dich verführt? Genau. Das ging so einfach? Warst du nicht schockiert oder entsetzt, dass der da mit dem Morgenmantel plötzlich auftaucht? Und na, ich dachte, er wollte schlafen gehen, hat sich neben mir gesetzt und, ja, ich kann es ja nicht sagen, wie denn so. Alkohol war natürlich auch im Spiel. Ja. Wie fandst du es denn? Schön. Mhm. Hast du denn vorher schon mal irgendwie Fantasien gehabt, mit Männern was zu machen? Eigentlich nicht. Also, nee. Habe ich noch nie gehabt. Und war eigentlich so nächsten Tag aufgewacht, ganz erschrocken. Ich bin ja nach Hause gegangen, war ganz erschrocken, dass ich das getan habe. Mhm. Mhm. Jetzt ist das zwei Wochen her. Genau, ja. Wie? Ja, bitte. Ich sehe den Kollegen jeden Tag und man hat kurz gesprochen. Ja. Ist der Kollege schwul oder ist das ein Bimann? Ich meine, es ist ein Bimann. Er hat auch eine Freundin. Achso, und das war vorher auch gar nicht, wusstet ihr nicht, dass der auch auf Typen steht? Nee. Umso ungewöhnlicher das Ganze dann für dich. Genau, ja. Mhm. Warst du denn einen Moment, wenn du dich ja noch, sofern du dich daran erinnern kannst, du hast ja auch getrunken, sagst du. Warst du denn, als er angefangen hat, dich anzumachen, einen Moment irgendwie, ja, zögerlich, dass du dachtest, nee, mach ich nicht, oder ist nicht meine Welt? Ich war eigentlich nicht zögerlich, nee. Ich hab da eigentlich auch gleich voll mitgemacht. Volle Kanne. Mhm. Habt euch nicht erst ein bisschen heiß gequatscht, sondern ging gleich zur Sache. Ja. Er ging einfach erst sich neben mir gesetzt und fing dann so ein bisschen an, den Arm um mich zu legen und mich zu streicheln. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Und das irritiert mich jetzt auch ein bisschen. Ja. Wem hast du es bisher schon erzählt? Noch Helm. Ja. Mhm. Nach zwei Wochen macht man sich so seine Gedanken über so einen Vorfall. Ist in dir so eine Sehnsucht oder Fantasie oder Hoffnung, dass du das nochmal machen würdest wollen? Ja, würde gerne nochmal machen. Würdest du es gerne nochmal machen? Mhm. Hat der andere auch so Signale von sich gegeben, dass er es auch gerne machen würde wollen? Wir haben so kurz drüber gesprochen, dass die Sache so gelaufen ist und er hat es eigentlich auch so signalisiert, dass er auch ganz den Abend ganz nett fand, so, so oberflächlich denn so darüber gesprochen. So, jetzt haben wir ein Problem an der Backe. Du bist fremdgegangen. Du bist mit dem Kerl fremdgegangen, aber ist ja egal erstmal. Du bist fremdgegangen. Hm. Wie ist denn die Beziehung zu deiner Frau? Ich habe eine sehr gute Beziehung zu meiner Frau, eine ganz liebe Frau. Und wir haben ein recht gutes Familienleben und ist eigentlich alles nur schön. Habt ihr auch noch Sex miteinander? Ja, haben wir auch, ja. Und gut oder eher ein bisschen, ja, schon so ein bisschen routiniert. Ist natürlich routiniert nach so vielen Jahren. Ja, klar. Aber macht immer noch ein bisschen Laune und auch hast deinen Spaß dabei. Ja. Hast du jetzt nachdem du mit dem Mann Sex hattest, auch mit deiner Frau nochmal geschlafen? Ja, habe ich auch, ja. Hast du währenddessen an den Mann gedacht? Habe ich auch, ja. Das ist auch das Schlimme dabei, dass man dann so, das ist eigentlich noch nie erlebt hat und dann irgendwo denkt, das kann ja nicht sein, dass du jetzt mit deiner Frau zusammen bist und denkst jetzt an einen Kerl. Mhm. Mhm. Du musst mir jetzt nicht die Details erzählen, was du sexuell mit dem Mann gemacht hast, aber ich möchte wissen, ob du dich verantwortungsbewusst verhalten hast. Hast du dich geschützt? Inwiefern jetzt geschützt? Also wir haben hier Blasen und ja. Okay, also es gab keinen Analverkehr? Nee. Gut. Hast du dich verliebt ein bisschen in den Mann? Ich finde ihn nett und wenn ich ihn sehe über Tara, ich sehe ihn ja jeden Tag, habe ich schon, ist er mir sehr nahe. Bisschen flattern im Bauch? Mhm. Heike, was machen wir da? Ja, ich will jetzt auch nicht. Was machen wir da? Das ist jetzt natürlich... Also für mich ist das erstmal wurscht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Du hast Sex mit einem anderen Menschen gehabt und offensichtlich hast du Bock drauf, das weiterzumachen. Und du bist sogar so ein bisschen verknallt in diese Person. Dass das auch noch ein Mann ist, verkompliziert die Sache noch etwas mehr, ist mir schon klar. Aber letztendlich ist es dasselbe. Du gehst fremd und du bist in einer Ehe und einer Beziehung und das geht nicht. Und ich habe ein schlechtes Gewissen dabei. Zu Recht auch. Es geht ja nicht. Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Es geht nicht. Das kann man. Manche machen das eine Weile, aber das geht nicht. Also entweder muss man sich für das eine entscheiden oder für das andere. Naja, ich kann mich jetzt nicht so für das eine entscheiden, dass ich jetzt sage, ich will mit dem Mann zusammen sein. Das geht sowieso nicht. Nee. Also für mich ist jetzt so der Gedanke, dass ich jetzt sage, ich muss die Sache wirklich beenden und darauf beruhen lassen. Ja, genau. Das wäre so auch mein Vorschlag gewesen. Okay, war jetzt vielleicht irgendwie eine exotische Erfahrung für dich. Ist auch noch recht frisch. Man könnte auch so sagen, okay, es ist jetzt einmal passiert und Teppich drüber und ich gehe wieder in meine Ehe zurück. Genau. Es ist nur die Frage, ob das so funktioniert, aber dafür ist es jetzt zu frisch, darüber zu reden, oder ob du nach einem halben Jahr sagst, es geht nicht, ich habe diese Sehnsüchte, ich muss das leben. Dann müssen wir eingehender reden. In diesem Fall würde ich jetzt sagen, Schwamm drüber klingt zu leicht, aber... ist zu leicht und einfach. Bitte? Ich sage, Schwamm drüber ist einfach zu leicht. Klingt zu leicht, ja. Hast du denn auch mit dem Gedanken gespielt, das deiner Frau zu beichten? Nee, habe ich erstmal nicht. Also, ich muss eigentlich die Sache loswerden. Bin zwischen Baum und Borke denn, also ein bisschen zwischen. Mhm. Dass man jetzt sagt, eigentlich möchte ich das wieder mal mit ihm machen, aber ich darf es eigentlich nicht. Weißt du, mit der Beichterei ist das so eine Sache. Da kann man natürlich zwei verschiedene Schulen verfolgen. Die eine Schule sagt, du musst immer und immer die Wahrheit sagen. Die zweite wäre, ich tendiere mittlerweile eher in so einem Fall zu der zweiten, dass man sagt, okay, komm, es ist einmal passiert, verletze deine Frau nicht. Ja, das ist ja, man will ja nicht verletzen. Ich kann ja jetzt nicht mit der Tür ins Haus fallen und sagen, du, ich hab das gemacht. Aber wenn Heiko, wenn du merkst, dass nach einem halben Jahr, dass du da nicht zur Ruhe kommst, dass es doch nicht nur ein einmaliger Ausrutscher ist, dann wirst du die offene Konfrontation suchen müssen. Das heißt, dann musst du es ihr sagen. Ja, und dann kommt in die ganze Sache eine eigene Dynamik hinein. Naja, klar, ich meine, man will ja 22 Ehejahre auch nicht irgendwo wegschieben. Mhm. Und ich hoffe. Vor allen Dingen, so wie du es mir gerade geschildert hast, hast du ja zu deiner Frau ein gutes Verhältnis. Sehr gut, ja. Sehr gut, eine gute Ehe und du respektierst und achtest diese Frau sehr. Sehr. Sehr, so. Mhm. Sehr sogar. Hast du nochmal unterstrichen. Das heißt, auf Dauer kannst du ihr nicht ein Doppelleben zumuten. Das geht nicht. Auf keinen Fall, nee. Nein, das geht nicht. Ich hoffe, dass es jetzt ein einmaliges Erlebnis war und dass ich jetzt aus dieser Nummer, musste ich jetzt so sagen, aus dieser Nummer rauskomme und mich davon verabschiede, dass ich mit dem jetzt keinen Kontakt mehr habe und dass ich jetzt wieder ein normales Leben weiterführen kann. Ja, das müsstest du für dich so entscheiden, auch wenn du sagst, dass dir das gefallen hat. Ja, und wenn es dann anders ist, dann muss ich wirklich den großen Schritt tun, mich outen und sagen, es geht nicht mehr, aber ich möchte es auch nicht. Ja, okay, dann wäre die erste Vorgehensweise erstmal geklärt, ne? Mhm. Finde ich ja. Dann in diesem Sinne, Heiko. Gut, danke mich für das Gespräch. Alles Gute wünsche ich dir. ansonsten sollte es anders laufen, melde ich mich nochmal bei dir. Sehr gerne, das machen wir. Okay. Ja, klar. Tschüss. Tamara, guten Morgen. Tamara. Hallo, guten Abend. Ja, du bist 46. Ja. Grüße dich. Hallo. Um was geht's bei dir, Tamara? Jamana. Wie? Jamana ist mein Name. Jamana. Ja, genau. Jamana. Schwieriger Name. Ja, Jamana. Jamana, ja. Ja. Gut. Ja, fang mal an. Um was geht's? Und zwar, ich wollte eigentlich nur mal drüber sprechen, dass ich seit 12 Jahren unter Dauerkopfschmerzen gelitten habe. Also jeden Tag. 12 Jahre? 12 Jahre lang. Ohne Unterbrechung? Ohne Unterbrechung. Wie furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Wie, wo waren die Schmerzen? Oben? Überm linken Auge. Überm linken Auge. Ja. Ein stechender Schmerz? Ja, stechend und pochend. Und pochend sogar? Beides. Und wenn ich dann ein bestimmtes Medikament nicht bekommen habe, dann habe ich dann zusätzliche Migräne bekommen. Und konnte also nicht aufstehen. Mhm. Aber dieses Medikament hat dir nicht diese Kopfschmerzen genommen? Nein, also nein, das hat mir es nur erträglicher gemacht, mein Leben zu leben. Verstehe. Waren diese Kopfschmerzen damals vor vielen Jahren plötzlich gekommen? Ja, ganz plötzlich, von einem Tag auf den anderen. Und du hast dich rundherum alles untersuchen lassen? Alles, alles ich. Man hat nichts gefunden? Nein, gar nichts. Und das ging ja dann weiter. Also man hat mich dann 3-mal auf eine Entziehungskur geschickt, weil es hieß, ich wäre abhängig von diesen Medikamenten. Mhm. Wurde von den Ärzten immer, ich sage jetzt keine Stadt, nichts, immer schlechter behandelt. Mhm. Und also man wusste schon, wenn ich komme, die will nur ein Rezept. Mhm. Und dann irgendwann habe ich mich selber schlau gemacht, bin ins Internet gegangen und habe einen Professor gefunden, der sich darauf spezialisiert hat. Bin dann da hingegangen, der hat mich untersucht, das war jetzt im Februar dieses Jahr, und hat festgestellt, dass der Trigeminusnerv bei mir entzündet ist. Das ist dieser große Gesichtsnerv, ne? Genau, genau. Ui, und das haben die, das klingt doch eher gar nicht so kompliziert, das haben die anderen nicht feststellen können? Nein. Ich habe ja alles gekriegt. Akupunktur, unter die Röhre, Neurologe, Gespräche. Und wie hat der das jetzt so diagnostiziert? Ja, der hat gefühlt über dem Auge und hat dann 2 Punkte gefunden, wenn er da drauf gedrückt hat. Das waren höllische Schmerzen. Das heißt, all die anderen Ärzte mit 1000 Apparaten haben das nicht rausgekriegt? Nein. Und dieser eine Professor, Spezialist, hat das nur mit Fühlen diagnostizieren können. Genau. Dass er eine chronische Entzündung ist. Genau. Und dann hat er mir angeboten, eine Botox-Spritze reinzusetzen. Mhm. Das ist eigentlich dieses, was man in der Schönheitspflege, wo die Mädels sich die Lippen aufspritzen lassen und so. Richtig, ne? Genau. Ja. In Form einer Studie, hat eine Akte auch angelegt, so. Mhm. Und hat ihn mir gespritzt und ich bin da rausgegangen und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und war das erste Mal nach 10 Jahren völlig schmerzfrei. Das war für mich ein Erlebnis, Das glaube ich, nach so vielen Jahren. Ja. Mhm. Und das hält aber leider immer nur 3 Monate. Das wollte ich gerade fragen. Hält das lange? Nein, hält nicht. 3 Monate. 3 Monate. 3 Monate wird der Schmerz dadurch betäubt? Komplett. Aber wenn es eine Entzündung ist, kann man die nicht durch andere Mittel auch bekämpfen? Überhaupt nicht. Wir haben ja schon, ich hatte ja schon alles probiert. Wie gesagt, ich war ja von diesen Tabletten wirklich abhängig. Ja, klar, aber aber hatte dieser neue Fachmann keine andere Idee noch außer Botox? Doch. Er hat mir gesagt, man kann das operieren und kann diesen Nerv, also praktisch lahmlegen. Mhm. Das ist dann wie wenn ich das Botox kriege, nur eben für immer. Ja. Und damit bin ich natürlich zu meiner Krankenkasse gegangen dann. Ja. Weil das kostet ja enorm Geld, über 3.000 Euro. Und die Krankenkasse genehmigt mir das nicht. Das ist ja wieder ein Witz, denn 3.000 Euro für eine Operation ist nun nicht so viel. Ja, aber das geht ja noch weiter. Die genehmigen mir auch die Spritzen nicht. Und weil ich ja dadurch, dass dieses Medikament so teuer war, was ich immer bekommen habe, hat die Krankenkasse jetzt jedem Arzt, bei dem ich war, geschrieben, dass ich eigentlich bei vielen Ärzten bin. Daraufhin hat jetzt bis auf eine Ärztin jeder Arzt Angst, mich weiter zu untersuchen. Die könnten Ärger mit der Krankenkasse kriegen und nehmen mich nicht mehr auf, nicht mal mehr der Notdienst, weil ich ja oft auch zum Notdienst bin, wenn es mir ganz schlimm ging. Wir haben ein schlechtes Gesundheitssystem, wenn ich so etwas höre. Das ist aber wirklich die Wahrheit. Ich kann das ich glaube dir das. Ach, von solchen Geschichten gibt es Tausende. Und jetzt hat meine Ärztin gemeint, das ist jetzt so eine, weil ich muss ja irgendwie beweisen, 3 Monate lang, dass ich nicht zum Arzt gehe, ne, damit sie mir eben diese Operation genehmigen. Jetzt meint die Ärztin, nein, das ist ein ganz anderes System. Wenn ich dann nach 3 Monaten dahin gehe, dann sagen die, wieso, Ihnen geht's doch gut, Sie brauchen noch keine Operation. Mhm. Also das war ein richtiger Schock, als der Brief kam. Die behalten sich weitere Schritte vor, wenn ich weiterhin zu Ärzten gehe, obwohl ich jetzt seit Februar gar nicht mehr gegangen bin, nur noch zu einer. Und trotzdem bin ich jetzt hier in dieser Stadt, das heißt, bei den Ärzten unten durch. Und das nur, weil ich krank war. Das Absurde ist ja, dass die Krankenkasse bereit ist oder war, über Jahre sehr teure Medikamente zu bezahlen. Richtig. Aber jetzt, wo man die Geschichte vielleicht mit einer Operation in den Griff bekommen könnte, die nur 4.000 Euro kostet. Jetzt machen sie Ärger. Ja. Das ist wirklich eine absurde Geschichte. Richtig. Und ich will das mal loswerden, auch für andere Menschen, die vielleicht irgendwie Schmerzen haben, Migräne, Kopfschmerzen, dass die wirklich mal versuchen, sich auf den Trigeminusnerv untersuchen zu lassen, weil das hätte ich selber auch nie gedacht. Das ist sehr nett von dir und auch ein sehr guter Hinweis, denn es gibt so viele Schmerzpatienten und so viele Menschen, die unter nicht zu definierenden Schmerzen, also wo die Ursache nicht klar ist, leiden. Auch damals dieser junge Mann, der bei... Genau. Dieser Nils. Da, genau. Wir haben übrigens für Nils wahnsinnig viel Post bekommen, mit vielen, vielen Tipps und Hinweisen. Der vorige Woche, glaube ich, oder vor 2 Wochen war er hier in der Weil Sende. Er ja auch sagte, über da am Auge und dass dieser Gesicht, also dieser Nerv geht dir über das ganze Gesicht. Mhm. Und weißt du, Tamara, diese ganzen Krankenkassengeschichten, da kann ich dir das wirklich nicht weiterhelfen. Nein, das ist ja ein Dschungel. Ich wollte das nur einfach nur mal loswerden. Dennoch, vielleicht, da darf man ja die Hoffnung nicht aufgeben, vielleicht hat der ein oder andere Zuschauer oder Zuhörer noch einen geschickten Tipp für dich, wie du dich da weiter der Krankenkasse gegenüber verhalten solltest. Ich finde das skandalös, so etwas. Und wie gesagt, man hört diese Geschichten immer und immer wieder. Man hört sie im Fernsehen, im Radio und man muss nur in einem privaten Kreis gucken. Ja. Immer wieder tauchen solche Sachen auf. Ja. Wir haben eine Zweiklassenmedizin. Ja, das ist mittlerweile... Das ist so. Da gibt es nichts zu diskutieren. Von meinem bisschen Geld, das ich verdiene, muss meine Tochter noch ernähren. Mhm. Alle 3 Monate 450 Euro aufbringen, nur damit ich meinem Beruf nachgehen kann und weiterleben kann. Im Moment ist es mir wert, aber auf der anderen Seite ist es aufs Jahr gerechnet viel Geld. Natürlich. Also, ich bedanke mich bei dir zunächst erstmal für die Informationen. Vielleicht hast du dem einen oder anderen weiterhelfen können. Dann wünsche ich mir sehr, dass sich die Dinge fügen und dass du diese Operation machen lassen kannst. Ist die eigentlich relativ ungefährlich? Oder trägt man 3 Tage. Ach so, gar kein hochkomplizierter Eingriff? Nein, das wird irgendwie so am Kopf gemacht. Ne? Und nach 3 Tagen könnte ich dann aus dem Krankenhaus wieder nach Hause und dann wäre eben alles okay. Und hat das nicht zur Folge, dass das Gesicht irgendwie schief hängt oder dass man... Ja, also das eine Auge hängt ein bisschen runter, aber das macht nichts, da habe ich einen Pony drüber und... Klar, wenn man so viel Schmerzen hatte, ist einem die Kosmetik relativ egal. Ne? Das ist mir egal, ja. So, und wenn noch irgendein Tipp von unseren Zuschauern und Zuhörern kommt, reichen wir das gerne an dich weiter. Oh, das wäre super nett. Machen wir gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, und gute Nacht. Ne? Dankeschön, dir auch. Tschüss. Und Thomas ist hier und Thomas ist 32. Hallo Thomas. Hallo Tomian. Hallo Thomas. Hallo. Was ist dein Thema? Folgendes, ich habe ein Problem mit meiner Penisgröße. Inwiefern, wie groß ist er? Der ist so groß, der ist 29 cm lang und hat 12 cm Durchmesser. Wie viel Durchmesser? 12 cm. 12 cm Durchmesser? Ja, das ist ein böses Problem. Ich weiß nicht, ob du mich sehen kannst, ich habe hier ein Wasserglas, das ist ein Bierglas. Ja. Und der Durchmesser, das sind keine 12 cm, das sind maximal. Nee. Also viel dicker als ein Bierglas? Ja, genau. Ja. Und 29 cm. Das ist ungefähr so wie ein DIN A4 Blatt. Wenn Sie jetzt, das gibt doch die Küchenrolle. Ach, das heißt nicht Durchmesser, Umfang, ne? Umfang 12. Ja, Durchmesser ist dann 6, ungefähr 6 cm. Genau, da habe ich gerade Fehler gemacht, ja. Umfang war das, ja. Genau, ja. So. Ja, und dann könnte man ja spontan sagen, Mensch, ist nicht so schlimm als ein ganz kleiner. Ja, schon, aber wenn jetzt jemand in meiner Situation wäre, das ist schon ein bisschen bedrückend, sage ich mal. Ja. Das macht mir auch zu schaffen. Welche Probleme hast du damit? Mit Frauen kennenzulernen. Frauen kennenzulernen? Ja, ich lerne eine kennen, gehe mit ihr weg und sag mal nach 2-3 Wochen ist es halt nun mal so weit. Mhm. Weißt du schon, was ich meine? Und dann wird halt gestrahlt, geküsst, wie es halt normal so ist. Und dann, wenn es halt aufs Eingemachte geht, dann stopp halt, bis hierhin nicht weiter. Das heißt, wie reagieren die Frauen, wenn die deinen irrigierten Penis sehen? Ja, ich schrecke sofort auf. Die, was du nie? Die schrecke dann auf, die haben Angst, regelrecht Angst. Mhm. Ja, dann stehe ich dann da wie bestellt und nicht abgeholt. Ja. Das heißt, es kommt kaum zum Geschlechtsverkehr? Genau, genau. Und der Geschlechtsverkehr ist, wenn es dazu kommt, ja auch wahrscheinlich kompliziert für dich, ich sag's jetzt mal so technisch, durchzuführen, weil du ja vorsichtig sein musst, dass du der Frau nicht wehtust. So sieht's aus. Ich habe regelrecht Angst davor. Hattest du denn schon mal eine längere Beziehung? Ja, hatte ich schon mal gehabt. Also die war 3 Jahre lang. Ja. Und wie lief? Und die hat's ja dann auch vertragen gehabt, die Länge und alles, ja. Mhm. Und sie ist halt dann durchgebrannt, weil ich auch beruflich unterwegs war. Ja. Aber das hat ja nichts mit deinem Penis zu tun. Nein, das nicht, aber dann war es halt weg gewesen. Ja. Hast du noch, ich wundere mich so ein bisschen, ich meine 29 Zentimeter ist sehr stattlich, aber ich würde sagen, das ist jetzt auch noch nicht sehr unnormal. Ja, unnormal vielleicht schon, aber es ist jetzt nicht, dass man komplett zusammenschreckt. Gab es noch nie eine Frau, die sich auch ein bisschen, ja, bewundernd geäußert hat oder die ein Kompliment gemacht hat und gesagt hat, wow. Gab's auch, ja. Das gab's auch. Gibt's auch, ne? Ja, klar, klar. Aber selten, sehr, sehr selten. Muss ich dazu sagen. Also es ist richtig für dich ein ernsthaftes Problem, dass du eine Scheu hast, mit den Mädels, wenn es dann zur Sache geht, die Hose runterzulassen, im Klartext. Genau, genau. Deshalb spreche ich ja gar keinen mehr an. Ja. Wenn ich mal weggehe, Disco oder so hin, ja. Ja. Ich habe sogar schon einen Arzt gefragt, einen Arzt gesprochen drüber. Aber der hat mir auch keinen Rat mehr gegeben. Ja. Da kann man auch nichts machen, sagt er. Das ist halt so. Das ist so gebaut, sagt er, und fertig, gell? Ja, ja. Wenn du einen viel zu kleinen Penis hast, kannst du chirurgisch so gut wie nichts machen. Ja. Und wenn, dann sind das sehr, sehr zweifelhafte Eingriffe, finde ich. Ja. Und wenn du ihn zu groß hast, natürlich auch nicht. Ja, genau, genau, genau. Du solltest dich umorientieren und schwul werden, da wärst du der King. Ja, da sind die Großpenismänner sehr gefragt. Ja, gut. In der Szene. Aber das kann man ja auch nicht so einfach. Nein, um Gottes Willen, ich habe nichts gegen Schwulen, um Gottes Willen, das sind liebe Menschen. Natürlich, das sind wunderbare Menschen. Ja, aber... Nicht alle, aber egal. Es gibt solche und solche. Ja, natürlich. Bei anderen auch, ja. Ja. Aber wie gesagt, das geht auch an die Psyche, sage ich mal, mit der Zeit. Gell? Ja, aber andererseits, weißt du, Thomas, ich habe ja auch schon mit Jungs geredet, die wirklich sehr, sehr, sehr klein ausgestattet waren. Also wirklich erschreckend klein. Wenn ich das jetzt so vergleiche, da würde ich mich aber immer für deine Variante entscheiden. Ah ja, klar. Ja, definitiv. In dem Sinn ist es schon ein kleineres Problem. Ja, ja. Das ist schon recht klar. Ja. Ja, aber es ist... Was bist du so für ein Typ? Bist du auch irgendwie so ein Stier, so ein Riese von 2 Meter oder? Nein, ich bin 1,82 Meter groß. Also normal. Normal, ja. Ja. Bin schlank, habe halt breite Schultern. Ja. Weil ich auch viel Sport mache. Ja. Bist du denn im Moment irgendwie zugange mit einer Frau, irgendwie eine Affäre? Nein. Gar nichts? Nee, gar nicht. Ja. Ja, da bleibt wirklich gar nichts anderes übrig, als darauf zu hoffen, dass du wieder auf so eine Frau stößt, die, ja, die das schon irgendwie interessant findet zumindest. Und ja, klar. Also irgendwann wird immer die richtige kommen. Klar, aber ich wollte halt nur mit einem reden, mit dir, weil ich schaue dich ja jeden Abend im Fernsehen. Da habe ich gedacht, dass du auch mal so einen kleinen Tipp was hast oder sowas. Ja, da ist der Tipp für dich. Da gibt es keinen, wie dein Arzt auch schon sagte. Was sind denn da? Da muss man sich mit arrangieren und sehen, dass man das Beste daraus macht. Klingt jetzt ein bisschen platt, aber letztendlich ist es so. Ist so, ja. Und froh sein, dass du gesund und fit bist und dass du in Relation zu anderen Sachen siehst, die viel schlimmer sind. Und dass du sagst, okay, komm, kriegen wir schon geschaukelt, das Kind. Genau. Sei stolz auf deinen Prachtschwanz, Mensch. Mann, Thomas. Okay. Ich muss Schluss machen. Alles Liebe, alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Danke dir. Ja, ciao. So, meine Lieben, in der Technik 2 nette junge Damen, Patricia Unger und Nami Strack und Patricia Unger hat heute Geburtstag und ich möchte ihr von dieser Stelle aus auch sehr herzlich gratulieren. Morgen heißt unser Thema Haut und Haare und ich möchte gerne mit euch über alles Mögliche und Unmögliche reden, was die Haut betrifft und was die Haare betrifft. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir da und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.